Abschnitt 4 aus Die Frau in Weiß, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Aus Miss Halcombs Tagebuche, Fortsetzung Teil 2. Den 1. Juli. Die Verwirrung ihrer Ankunft hat Zeit gehabt, sich zu legen. Es sind 2 Tage seit der Ankunft der Reisenden vergangen und dieser Zwischenraum hat hingereicht, um die neue Maschinerie unserer Lebensweise in Blackwater Park völlig in Gang zu bringen. Ich darf jetzt mit einiger Aussicht meine Berichte mit gewohnter Fassung fortzusetzen, zu meinem Tagebuche zurückkehren. Ich denke, ich mache den Anfang mit einer sonderbaren Bemerkung, die sich mir seit Lauras Rückkehr aufgedrungen hat. Wenn 2 Mitglieder einer Familie oder 2 vertraute Bekannte sich trennen und das eine ins Ausland reist, das andere aber zu Hause bleibt, da scheint die Rückkehr des Verreistgewesenen das Zurückgebliebene zuerst auf peinliche Weise in den Nachteil zu stellen. Das plötzliche Begegnen der neuen Gedanken und Gewohnheiten, eifrig gepflegt, wie sie sind, auf der einen und den alten Gedanken und Gewohnheiten, wie sie passiv beibehalten werden, auf der anderen Seite scheint zuerst die Sympathien der zärtlichsten Verwandten und vertrautesten Freunde zu trennen und eine plötzliche Entfremdung zwischen beiden hervorzubringen, die keines von beiden weder erwartete noch zu bemeistern imstande ist. Nachdem die erste Freude des Wiedersehens zwischen mir und Laura vorüber war, nachdem wir uns Hand in Hand nebeneinander gesetzt, um Atem und Fassung zum Sprechen zu finden, fühlte ich augenblicklich diese Entfremdung und konnte sehen, dass auch sie dieselbe fühlte. Jetzt, da wir die meisten unserer alten Gewohnheiten wieder aufgenommen, ist sie zum Teil bereits wieder verschwunden und wird es wahrscheinlich binnen kurzem ganz sein. Aber sie hat jedenfalls jetzt, da wir wieder zusammenleben, einen Einfluss auf meine ersten Eindrücke von Laura geübt und aus diesem Grunde hielt ich es für angemessen, der Sache hier zu erwähnen. Sie hat mich unverändert gefunden, aber ich finde sie verändert. Verändert im Äußeren und in einer Beziehung auch verändert im Charakter. Ich kann nicht gerade sagen, dass sie weniger schön ist als sonst. Ich sage nur, dass sie für mich weniger schön ist. Andere, die sie nicht mit meinen Augen und meinen Erinnerungen ansehen, finden sie wahrscheinlich schöner. Es ist mehr Farbe auf ihren Wangen und die Umrisse ihres Gesichtes sind bestimmter und runder, als sie zu sein pflegten. Ihre Gestalt scheint mehr ausgebildet und ihre Bewegungen sicherer und unbefangener, als sie zu ihrer Mädchenzeit waren. Aber es fehlt mir etwas, wenn ich sie ansehe, etwas, das dem glücklichen, unschuldigen Leben Laura Fairleys angehörte und das ich in Lady Glyde vergebens suche. Es lebte in alten Zeiten etwas so Frisches, Sanftes, immer Wechselndes und doch Bleibendes in der zarten Schönheit ihres Gesichts, dessen Zauber mit Worten zu beschreiben oder selbst zu malen unmöglich war, wie der arme Hartwright oft zu sagen pflegte. Dies ist fort. Mir war, als sähe ich einen schwachen Widerschein davon, als sie am Abende ihrer Rückkehr bei der Gemütsbewegung, die ihr unser plötzliches Begegnen verursachte, erbleichte. Aber seitdem habe ich nichts wieder davon gesehen. Keiner ihrer Briefe hatte mich darauf vorbereitet, sie persönlich verändert zu finden. Im Gegenteil, sie hatten mich erwarten lassen, dass sie im Äußern wenigstens nach ihrer Heirat dieselbe geblieben, die sie vorher war. Vielleicht las ich ihre Briefe in der Vergangenheit nicht richtig und verstehe sie selbst jetzt in der Gegenwart nicht ganz. Doch einerlei, ob sie während der letzten 6 Monate an Schönheit gewonnen oder verloren haben mag, die Trennung hat ihr liebes Selbst mir jedenfalls kostbarer denn je gemacht und das ist doch wenigstens eine gute Folge ihrer Heirat. Die 2. Veränderung, die, welche ich in ihrem Charakter wahrgenommen habe, hat mich nicht überrascht, da ich durch den Ton ihrer Briefe darauf vorbereitet war. Jetzt, da sie zu Hause ist, finde ich, dass sie ebenso ungern von ihrem Verhältnisse zu ihrem Manne spricht, als sie vorher darüber schrieb. Bei meiner ersten Anspielung auf diesen verbotenen Gegenstand legte sie ihre Hand auf meine Lippen und zwar mit einem Blicke und einer Bewegung, die mich auf rührende, ja fast schmerzhafte Weise an die glückliche Vergangenheit erinnerten, da wir keine Geheimnisse voneinander hatten. »Wenn wir beide zusammen sind, Marianne«, sagte sie, »werden wir glücklicher und unbefangener miteinander sein, wenn wir meine Heirat als das annehmen, was sie ist, und so wenig als möglich darüber sprechen und daran denken. Ich würde dir alles erzählen, herzige Schwester, was mich selbst betrifft«, fuhr sie eifrig mit der Schnalle an meinem Gürtel beschäftigt fort, »wenn meine Mitteilungen da enden könnten. Aber das wäre nicht der Fall.« Sie würden zu Mitteilungen über meinen Mann führen, die ich jetzt, da ich einmal verheiratet bin, um seinetwillen, um deinetwillen und meinetwillen vermeiden will. Ich will damit nicht sagen, dass sie dich oder mich betrüben würden. Das wollte ich um die Welt nicht damit andeuten, aber mich verlangt so danach, glücklich zu sein, jetzt, da ich dich wieder habe und auch dich glücklich zu sehen. Sie unterbrach sich plötzlich und schaute sich rings im Zimmer, mein Wohnzimmer, in welchem wir uns unterhielten, um. »Ach«, rief sie, indem sie mit einem fröhlichen Lächeln des Erkennens die Hände zusammenschlug, »da finde ich schon wieder eine alte Bekanntschaft. Dein Bücherschrank, Marianne, dein lieber, alter, schäbiger, kleiner Bücherschrank von Atlasholz. Ich freue mich so, dass du ihn aus Limeridge mit fortgebracht hast. Und dein Arbeitskästchen gerade so unordentlich wie sonst. Und der abscheuliche, schwere Herrenregenschirm, auf den du so versessen warst, wenn es regnete. Und vor allem dein eigenes, liebes, braunes, kluges Zigeunergesicht, das mich wieder wie sonst anblickt. Es ist so heimatlich hier. Wie können wir es nur noch mehr machen? Ich will meines Vaters Bild in deiner Stube aufhängen, anstatt in der meinigen, und alle meine kleinen Schätze aus Limeridge hier aufstellen, und dann wollen wir viele Stunden des Tages zwischen diesen freundschaftlichen vier Wänden zusammenzubringen.« »Oh, Marianne«, sagte sie, sich plötzlich auf eine kleine Fußbank zu meinen Füßen setzend und mir ernst ins Gesicht sehend, »versprich mir, dass du dich nie verheiraten und mich verlassen willst. Es ist sehr egoistisch von mir, dies zu sagen, aber du bist unverheiratet so viel besser daran, wenn du deinen Mann nicht gerade sehr, sehr lieb hast, aber du wirst niemanden als mich sehr, sehr lieb haben, wie, Marianne?« Sie hielt wieder inne, legte meine Hände auf meinem Schoße übereinander und ihr Gesicht auf sie. »Hast du kürzlich viele Briefe geschrieben und erhalten?« sagte sie mit leiser, plötzlich veränderter Stimme. Ich verstand, was sie meinte, aber ich hielt es für meine Pflicht, sie nicht darin zu bestärken, indem ich ihr auf halbem Wege entgegenkäme. »Hast du von ihm gehört?« fuhr sie fort, indem sie schmeichelnd meine Hände küsste, damit ich ihr diese noch direktere Frage vergebe. »Ist er wohl und glücklich und geht es ihm gut in seinem Berufe? Hat er sich ganz beruhigt und hat er mich vergessen?« Sie hätte diese Fragen nicht tun, hätte sich ihres Entschlusses von jenem Morgen erinnern sollen, an dem Sir Percival sie an ihr Versprechen hielt und sie Hartwrights kleines Album auf immer in meine Hände gab. Aber ach, wo ist das tadellose menschliche Wesen, das einen guten Entschluss durchführen kann, ohne jemals zu wanken? Wo das Weib, dem es gelang, das Bild einer wahren Liebe je ganz aus ihrem Herzen zu tilgen? Die Bücher sagen uns wohl, dass es solche überirdische Wesen gegeben, was aber kann nicht darin unsere eigene Erfahrung den Büchern alles entgegenhalten? Ich versuchte nicht, ihr Vorstellungen zu machen, vielleicht weil ich die furchtlose Offenheit, die mir so unverhohlen das sagte, was andere Frauen in ihrer Lage vielleicht zu verbergen Ursache gehabt hätten, aufrichtig zu schätzen wusste, vielleicht auch, weil ich in meinem eigenen Herzen und Gewissen fühlte, dass ich an ihrer Stelle dieselben Gedanken gehabt und dieselben Fragen getan hätte. Das Rechtlichste, was ich tun konnte, war, ihr zu sagen, dass ich kürzlich nicht an ihn geschrieben, noch von ihm gehört habe, und dann das Gespräch auf andere Gegenstände zu leiten. Es war in unserer Unterredung, meiner ersten vertraulichen Unterhaltung, seit ihrer Rückkehr viel Betrübendes für mich gewesen. die Veränderung, welche ihre Heirat in unserem Verhältnis zueinander hervorgebracht, indem sie zum ersten Male in unserem Leben einen verbotenen Unterhaltungsgegenstand zwischen uns gebracht hatte, die traurige Überzeugung des Mangels an jedem wärmeren Gefühl und aller Sympathie zwischen ihr und ihrem Manne, die ihre eigenen Worte wider ihren Willen mir jetzt aufgedrungen, die betrübende Entdeckung, dass der Einfluss jener unglückseligen Neigung, in wie harmlosem und unschuldigem Grade dies auch sei, noch immer so tief wie je in ihrem Herzen wurzelten, sind alles Enthüllungen, die wohl geeignet erscheinen, eine Person zu betrüben, die sie liebt und für sie fühlt, wie ich es tue. Ich habe dem allen nur einen Trost entgegenzustellen, ein Trost, der mich beruhigen sollte und der dies auch tut. All die Anmut und Lieblichkeit ihres Charakters, all die offene Zärtlichkeit ihrer Natur und all der schöne, einfache weibliche Zauber, der sie zum Lieblinge und zur Wonne aller machte, die sich ihr nahten, sind mir jetzt mit ihr selbst zurückgegeben. An der Richtigkeit meiner anderen Eindrücke bin ich zuweilen geneigt zu zweifeln. Dieser letzte, beste, glücklichste Eindruck aber wird jeden Tag und jede Stunde klarer in mir. Um aber jetzt von ihr zu ihren Reisegefährten überzugehen. Meine erste Aufmerksamkeit muss ihrem Manne gehören. Was habe ich seit seiner Rückkehr an Sir Percival wahrgenommen, das mir eine bessere Meinung von ihm gegeben hätte? Ich kann's kaum sagen. Er scheint von kleinen Ärgerlichkeiten belagert zu werden, seit er wieder heim ist, und unter solchen Umständen nimmt sich kein Mann sehr vorteilhaft aus. Mir scheint, er sieht magerer aus als zur Zeit, wo er England verließ. Sein ermüdender Husten und seine ungemütliche Unruhe haben jedenfalls zugenommen. Sein Wesen, wenigstens gegen mich, ist viel kürzer angebunden, als es früher war. In seiner Begrüßung am Abende seiner Ankunft war wenig oder gar nichts von der Zeremonie und Höflichkeit früherer Zeiten zu verspüren, keine höflichen Bewillkommungsredearten, kein Ausdruck besonderer Zufriedenheit, mich wiederzusehen, nichts als ein kurzer Händedruck und ein scharfes »Wie geht's, Miss Halcombe? Freut mich, Sie wiederzusehen.« Er schien mich wie einen der Wand-, Band-, Niet- und nagelfesten Gegenstände des Hauses hinzunehmen, sich zu überzeugen, dass ich mich an der rechten Stelle befinde, und dann sofort zu etwas anderem überzugehen. Die meisten Leute zeigen in ihrem eigenen Hause das von ihrem Charakter, was sie anderswo zu verbergen wussten. Und Sir Percival hat bereits eine Sucht nach Ordnung und Regelmäßigkeit entfaltet, wie sie mir nach meiner früheren Kenntnis seines Charakters eine wahre Offenbarung ist. Wenn ich ein Buch aus der Bibliothek nehme und es auf dem Tische liegen lasse, so folgt er mir und tut es wieder an seinen Platz. Ebenso, wenn ich bloß von meinem Platze aufstehe und es dort liegen lasse. Er sammelt Blumenblättchen vom Teppiche auf und brummt dabei so unzufrieden in sich selbst hinein, als ob es glühende Kohlen seien, die Löcher hineinbrennten. Und wenn sich im Tischtuche eine Falte sehen lässt oder ein Messer an der gewohnten Stelle fehlt, da zankt er die Diener so wütend aus, als ob sie ihn persönlich beleidigt hätten. Ich habe schon der kleinen Verdrießlichkeiten erwähnt, die ihn seit seiner Rückkehr gequält zu haben scheinen, und ihnen mag viel von der ungünstigen Veränderung zuzuschreiben sein, die ich an ihm bemerkt habe. Ich suche mir dies einzureden, weil ich mich nicht schon um die Zukunft ängstigen möchte. Es ist allerdings eine harte Probe für die Laune eines Mannes, wenn nach einer langen Abwesenheit vom Hause, so wie er den Fuß wieder hineinsetzt, ihm ein Ärgernis entgegentritt, und ein solches widerfuhr Sir Percival wirklich in meiner Gegenwart. Am Abende seiner Ankunft folgte mir die Haushälterin in den Flur, um ihren Herrn, ihre Herrin und deren Gäste zu empfangen. So wie er sie erblickte, frug Sir Percival sie, ob kürzlich jemand dagewesen, der nach ihm gefragt habe. Die Haushälterin sagte ihm darauf, was sie schon mir erzählt hatte, dass nämlich ein Herr dagewesen, der sich erkundigt, wann sie ihren Herrn zurückerwarte. Er frug sie sofort nach dem Namen des Herrn. Er hatte seinen Namen nicht genannt. Des Herrn Anliegen oder Geschäft? Er hatte nichts davon erwähnt. Wie sah er aus? Die Haushälterin versuchte ihn zu beschreiben, doch gelang es ihr nicht, den namenlosen Besucher mit irgendetwas Besonderem zu bezeichnen, woran ihr Herr ihn hätte erkennen können. Sir Percival runzelte die Stirn, stampfte ungeduldig mit dem Fuße und ging ins Haus, ohne irgendjemanden weiter zu berücksichtigen. Wie ihn eine solche Kleinigkeit in dem Grade außer Fassung bringen konnte, ist mir allerdings unbegreiflich. Gewiss aber ist, dass sie ihn ernstlich verdroß. Im Ganzen wird es vielleicht besser sein, wenn ich noch keine entschiedene Meinung über sein Wesen, seine Sprache und sein Benehmen in seinem eigenen Hause ausspreche, bis er Zeit gehabt hat, die Besorgnisse abzuschütteln, welcher Art dieselben auch immer sein mögen, die offenbar jetzt im Geheimen sein Gemüt erfüllen. Ich will zu einer neuen Seite übergehen und meine Feder soll Laura's Gemahl fürs Erste in Ruhe lassen. Die beiden Gäste, der Graf und die Gräfin Fosco, sind in meinem Kataloge die nächsten. Ich will die Gräfin zuerst vornehmen, um so schnell als möglich mit der weiblichen Ehehälfte fertig zu werden. Laura hat sich allerdings keine Übertreibung zu Schulden kommen lassen, indem sie mir schrieb, dass ich ihre Tante kaum wiedererkennen werde. Ich habe noch nie in meinem Leben eine solche Veränderung durch Verheiratung in einer Frau vorgehen sehen, wie bei der Gräfin Fosco stattgefunden hat. Als Eleanor Fairley im Alter von 37 Jahren schwatzte sie fortwährend den arrogantesten Unsinn und peinigte die unglücklichen Männer mit jeder kleinlichen Anmaßung, die nur ein eitles, albernes Weib für die duldende Männerwelt zu erfinden imstande ist. Als Gräfin Fosco im Alter von 43 Jahren sitzt sie stundenlang, ohne ein Wort zu sagen, wie ein seltsam erfrorenes Wesen. Die entsetzlich lächerlichen Schmachtlocken, die ihr zu beiden Seiten des Gesichtes herabzuhängen pflegten, sind jetzt zwei Reihen steifer, kleiner Locken gewichen, wie man sie auf altmodischen Perücken sieht. Eine einfache, ehrbare Haube bedeckt ihr Haupt und gibt ihr zum ersten Male, seit ich sie kenne, das Ansehen einer verständigen Frau. Kein Mensch, ihr Gemahl natürlich ausgenommen, erkennt in ihr jetzt, was früher jedem sichtbar war. Ich meine, die Bauart eines weiblichen Skeletts in der Gegend des Schlüsselbeins und der Schulterblätter. In gesetzten, schwarzen oder grauen Kleidern, die hoch am Halse schließen, Kleider, über die sie früher gelacht oder laut aufgeschrien hätte, je nachdem nun ihre Mädchenlaune sein mochte, sitzt sie wortlos im Winkel, ihre trockenen weißen Hände, und zwar so trocken, dass die Poren ihrer Haut kreidig aussehen, sind fortwährend mit irgendeiner langweiligen Stickerei oder sonst mit der endlosen Verfertigung kleiner Zigaretten für des Grafen besonderen Gebrauch beschäftigt. In den wenigen kurzen Augenblicken, wenn sie die kalten blauen Augen von ihrer Arbeit erhebt, sind dieselben meistens mit jener stummen, fragenden Unterwürfigkeit auf ihren Mann gerichtet, die uns allen in den Augen treuer Hunde bekannt ist. Das einzige Wahrzeichen eines innerlichen Aufkauens, das ich bis jetzt unter der äußeren Eislage ihres gezwungenen Wesens habe entdecken können, hat sich ein paar Mal in einer unterdrückten, aber wahrhaft tigerhaften Eifersucht auf jedes weibliche Wesen im Hause verraten, mit dem der Graf spricht. Die Stubenmädchen mit eingerechnet. Oder dass er mit der geringsten Aufmerksamkeit ansieht. Diesen einen Punkt ausgenommen ist sie ewig, morgens, mittags und abends im Hause oder draußen, in schönem oder schlechtem Wetter, so kalt wie eine Statue und so unempfindlich wie der Stein, aus dem sie gehauen. Für die allgemeinen Zwecke des gesellschaftlichen Lebens ist diese Veränderung jedenfalls eine überaus günstige, denn sie ist dadurch in ein höfliches, schweigsames, anspruchsloses Frauenzimmer verwandelt, das niemandem und niemals im Wege ist. Inwieweit und ob sie aber wirklich in ihrem geheimsten Innern sich gebessert oder verschlimmert hat, ist eine andere Frage. Ich habe den Ausdruck ihrer zusammengekniffenen Lippen ein paar Mal sich plötzlich verändern sehen und den Ton ihrer ruhigen Stimme sich plötzlich verändern hören, und dies hat mich auf die Vermutung geführt, dass ihr gegenwärtiger Zustand, in dem sie fortwährend etwas zu unterdrücken scheint, etwas Gefährliches in ihrer Natur verbirgt, das in der Freiheit ihres früheren Lebens harmlos zu verdunsten pflegte. Es ist sehr möglich, dass diese Idee von mir eine völlig irrtümliche ist, aber es ist nun einmal der Eindruck, den sie auf mich macht. Die Zeit wird es lehren. Und der Zauberer, der diese wunderbare Verwandlung hervorgebracht, der fremdländische Gemahl, der diese verdrehte Engländerin so gezähmt hat, dass ihre eigenen Verwandten sie kaum wiedererkennen, der Graf selbst? Was von ihm sagen? Mit einem Worte dies. Er sieht aus wie ein Mensch, der zähmen könnte, was er nur immer wollte. Hätte er statt eines Weibes eine Tigerin geheiratet, so hätte er die Tigerin gezähmt. Hätte er mich geheiratet, so hätte ich ihm seine Zigaretten gemacht, gerade wie jetzt seine Frau sie macht, und hätte wie sie geschwiegen, so wie er mich nur angeblickt. Ich fürchte mich fast, es selbst diesen geheimen Blättern anzuvertrauen. Der Mann interessiert mich, zieht mich an, zwingt mich, ihn gern zu haben. In 2 kurzen Tagen ist er geradewegs in meine Gunst hineinspaziert, und wie er das angefangen hat, ist mehr, als ich mir erklären kann. Es erschreckt mich förmlich, wie deutlich ich ihn vor mir sehe, jetzt da ich an ihn denke. Wie viel deutlicher als Sir Percival oder Mr. Fairley oder Walter Hartwright, Laura allein ausgenommen. Ich vergegenwärtige mir seine Stimme, als ob ich ihn in diesem Augenblicke sprechen hörte. Ich erinnere mich seiner Unterhaltung von gestern, als ob ich ihm augenblicklich noch zuhörte. Wie soll ich ihn beschreiben? Es sind in seiner persönlichen Erscheinung, in seinen Gewohnheiten und in seinen Vergnügungen Absonderlichkeiten, die ich auf das strengste tadeln oder auf das unbarmherzigste ins Lächerliche ziehen würde, wenn ich sie an irgendjemand anders als ihm bemerkte. Was ist es nur, dass es mir unmöglich macht, sie an ihm zu tadeln oder lächerlich zu finden? Er ist zum Beispiel enorm korpulent. Ehedem ist mir die korpulente Menschheit stets ein Greuel gewesen. Ich bin immer der Ansicht gewesen, dass die volkstümliche Idee der zur Folge ungeheure Korpulenz von ungeheurer Gutmütigkeit unzertrennlich gleichbedeutend sei mit dem Satze, dass entweder nur liebenswürdige Leute stark werden oder dass der zufällige Zusatz so vieler Funde Fleisch mehr einen geradezu günstigen Einfluss auf die Gemütsanlagen derjenigen Personen ausüben müsse, an deren Körper sie sich sammle. Ich habe diese alberne Idee stets dadurch angegriffen, dass ich Beispiele von starken Leuten angeführt, die ebenso verächtlich, boshaft und grausam waren wie die magersten und schlimmsten ihrer Mitmenschen. Ich habe gefragt, ob Heinrich der Achte ein liebenswürdiger Mann war? Oder Papst Alexander der Sechste ein guter Mann? Ob der Herr Mörder und die Frau Mörderin Manning nicht beide ungewöhnlich starke Leute waren? Ob nicht gemietete Krankenwärterinnen, die sprichwörtlich zu den grausamsten Leuten in ganz England gehören, nicht auch meistens die korpulentesten Frauenzimmer von ganz England sind? Und so weiter, durch Dutzende von Beispielen, alten sowohl wie neuen, einheimischen wie auswärtigen, hohen wie niedrigen hindurch. Und trotz dieser Ansichten, an denen ich noch in diesem Augenblicke mit aller Gewalt festhalte, ist hier Graf Fosco, der so fett ist wie Heinrich der Achte selbst, durch seine abscheuliche Korpulenz ungehindert in meine Gunst hineingewandert. In der Tat wunderbar. Ist es sein Gesicht, das ihn empfohlen? Dies mag sein. Er trägt die auffallendste Ähnlichkeit in vergrößertem Maßstabe mit dem Napoleons des Großen. Seine Züge haben Napoleons erhabene Regelmäßigkeit. Ihr Ausdruck erinnert an die großartig ruhige, unerschütterliche Kraft des Gesichtes des großen Soldaten. Diese auffallende Ähnlichkeit machte gleich zu Anfang Eindruck auf mich, aber es ist noch außer dieser Ähnlichkeit etwas in ihm, was noch größeren Eindruck auf mich machte. Ich glaube, dass der Einfluss, nach dem ich jetzt suche, durch seine Augen ausgeübt wird. Sie sind die unergründlichsten grauen Augen, die ich je gesehen und funkeln zu Zeiten so klar, schön und unwiderstehlich, dass es mich zwingt, ihn anzusehen, obgleich es mir zugleich eine Empfindung verursacht, die ich lieber nicht fühlen möchte. Auch andere Teile seines Kopfes und Gesichtes haben ihre Eigentümlichkeiten. Seine Hautfarbe ist zum Beispiel von einer sonderbaren fahlen Weiße, die so sehr von der dunklen Farbe seines Haares absticht, dass ich letzteres in dem Verdacht habe, eine Perücke zu sein, und sein Gesicht, das vollkommen glatt rasiert, ist ebener und runzelfreier als meins, obgleich er, nach Sir Percivals Angabe, beinahe 60 Jahre alt ist. Aber dies sind nicht die hervorstechendsten persönlichen Eigentümlichkeiten, die ihn meiner Meinung nach von allen anderen Männern unterscheiden, die ich je gesehen. Das, was ihn unverkennbar von der Masse gewöhnlicher Menschen aussondert, liegt einzig, soweit ich bis jetzt sehen kann, in dem außerordentlichen Ausdruck und der wunderbaren Macht seiner Augen. Sein Wesen und die Art und Weise, wie er unsere Sprache beherrscht, mag ebenfalls dazu beigetragen haben, ihm meine gute Meinung zu verschaffen. Wenn er einer Dame zuhört, hat er jene ruhige Ehrerbietigkeit, jene Miene aufmerksamer Teilnahme, und wenn er zu ihr spricht, liegt in seiner Stimme eine geheime Sanftheit, der wir, was wir auch immer sagen mögen, nicht widerstehen können. Auch hier hilft ihm seine ungewöhnliche Kenntnis der englischen Sprache. Ich hatte oft von der außerordentlichen Fähigkeit gehört, mit der viele Italiener unsere harte, nördliche Aussprache übermeistern. Aber bis ich Graf Fosco sah, hatte ich es nicht für möglich gehalten, dass irgendein Ausländer jemals Englisch sprechen könne, wie er es spricht. Es gibt Zeiten, wo es fast unmöglich wäre, ihn seiner Aussprache nach für etwas anderes als einen Landsmann zu halten. Und was den Redefluss betrifft, so gibt es wenig geborene Engländer, die so selten in ihrer Rede innehalten oder wiederholen wie Graf Fosco. Er mag wohl hin und wieder fremdartige Satzbildung gebrauchen, aber ich habe noch nie gehört, dass er einen verkehrten Ausdruck gebraucht oder wegen der Wahl eines Wortes einen Moment gezögert hätte. Alle die kleinsten Eigentümlichkeiten dieses seltsamen Mannes haben etwas auffallend Originelles und verwirrend Widersprechendes an sich. So stark und bejahrt er auch ist, sind doch seine Bewegungen erstaunlich leicht und unbefangen. Er ist so geräuschlos im Zimmer wie nur je eine von uns Frauen und, was noch mehr, er ist ungeachtet all seiner unverkennbaren geistigen Festigkeit und Kraft so nervös empfindlich wie die Schwächste von uns. Er fährt bei einem zufälligen Geräusche so heftig auf wie Laura selbst. Er zuckte und schauderte gestern, als Sir Percival einen der Wachtelhunde schlug, so zusammen, dass ich mich meines eigenen Mangels an Gefühl im Vergleich mit dem Grafen schämte. Dieser letztere Vorfall erinnert mich an eine seiner sonderbarsten Eigenschaften, deren ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe, nämlich seine außerordentliche Vorliebe für Lieblingstierchen. Einige von diesen hat er auf dem Festlande zurückgelassen, aber er hat einen Kakadu, zwei Kanarienvögel und eine ganze Familie von weißen Mäusen mit hierher gebracht. Er sieht persönlich nach allen Bedürfnissen dieser merkwürdigen kleinen Lieblinge und hat sie gelehrt, ihn außerordentlich lieb und erstaunliches Zutrauen zu ihm zu haben. Der Kakadu, der gegen jeden anderen im höchsten Grade boshaft und falsch ist, scheint ihn förmlich zu lieben. Wenn er ihn aus seinem Käfige herauslässt, so hüpft er auf seine Knie, marschiert seinen großen Körper hinan und schmiegt seinen Federpoll auf das zärtlichste an sein blasses Doppelkinn. Er braucht nur die Türchen in den Bauern der Kanarienvögel zu öffnen und ihnen zuzurufen, und die niedlichen, wohlerzogenen kleinen Tierchen hüpfen ihm furchtlos auf die Hand, von einem der ausgestreckten dicken Finger auf den anderen, und wenn er ihnen sagt, die Treppe hinaufzugehen, und singen, wenn sie oben angelangt, als ob ihnen die Wonne die Brust zersprengte. Seine weißen Mäuse wohnen in einer kleinen Pagode von buntem Draht, von ihm selbst entworfen und angefertigt. Sie sind beinahe so zahm wie die Kanarienvögel und werden, wie diese, häufig herausgelassen. Sie laufen auf seinem ganzen Körper umher, kriechen in seinen Westentaschen aus und ein und sitzen in schneeweißen Pärchen auf seinen gewaltigen Schultern. Er scheint für seine Mäuse noch größere Zärtlichkeit zu fühlen als für seine anderen Lieblinge, lächelt ihnen zu, küsst sie und gibt ihnen alle möglichen Liebesnamen. Wäre es möglich, sich einen Engländer mit so kindischen Interessen und Vergnügungen wie diese zu denken, so würde dieser Engländer sich ihrer herzlich schämen und sich bemühen, in Gesellschaft erwachsener Leute sich über sie zu entschuldigen. Aber der Graf sieht offenbar in dem Kontraste zwischen seiner eigenen kolossalen Persönlichkeit und seinen zarten kleinen Lieblingen nichts Lächerliches. Er würde inmitten einer Gesellschaft englischer Fuchsjäger freundlich seine weißen Mäuschen küssen und seinen Kanarienvögeln zuzwitschern und jene nur als Barbaren bemitleiden, wenn sie gerade am lautesten über ihn lachen. Es ist kaum glaublich, aber nichtsdestoweniger wahr, dass dieser selbe Mann, der die Liebe einer alten Jungfer für seinen Kakadu hegt und seine weißen Mäuse mit der Geschicklichkeit eines Savoyardenknaben regiert, mit einer kühnen Gedankenfreiheit, einer Kenntnis von Büchern in allen Sprachen und einer Erfahrenheit über die Gesellschaft in den neuesten Hauptstädten Europas sprechen kann, die in jeder Versammlung in der gebildeten Welt zu einer hervorragenden Persönlichkeit machen würden. Dieser Kanarienvogelzüchter, dieser Architekt von Pagoden für weiße Mäuse ist, wie Sir Percival selbst mir erzählt hat, einer der bedeutendsten experimentierenden Chemiker unserer Zeit und hat unter anderen merkwürdigen Entdeckungen auch die gemacht, wie man einen Körper nach dem Tode so versteinert, dass er bis ans Ende aller Zeiten hart wie Marmor bleibt. Dieser korpulente, träge, ältliche Mann, dessen Nerven so zart sind, dass er bei einem zufälligen Geräusche auffährt, zusammenzuckt und schaudert, wenn ein Wachtelhund gepeitscht wird, ging neulich morgens in den Stallhof und legte seine Hand auf den Kopf eines Schweißhundes. Eines so wütenden Tieres, dass selbst der Reitknecht, der ihn füttert, sich aus seinem Bereich hält. Seine Frau und ich waren zugegen, und ich werde sobald nicht den Auftritt vergessen, so kurz er auch war. »Nehmen Sie sich vor dem Hunde in Acht, Sir«, sagte der Reitknecht. »Er fährt auf alle Leute los.« »Das tut er, mein Freund, weil sich alle Leute vor ihm fürchten«, sagte der Graf ruhig. »Wir wollen sehen, ob er auf mich losfährt.« Und so sprechend legte er seine fetten, gelbweißen Finger, auf denen vor 10 Minuten die Kanarienvögel herumgehüpft waren, auf den Kopf der fürchterlichen Bestie und sah ihr gerade in die Augen. »Ihr großen Hunde seid alle feige«, sagte er verachtungsvoll zu dem Tiere, während sein Gesicht keinen Zoll von dem des Hundes entfernt war. »Du würdest eine Katze töten, du feiger Höllenhund, du! Würdest auf einen verhungerten Bettler losfahren, du feige Höllenbestie! Auf irgendetwas, das du unvermutet überfallen könntest, das sich vor deinem großen Körper, deinen weißen Zähnen und deinem geifernden, blutdürstigen Maule fürchtet. Du könntest mich in diesem Augenblicke erwürgen, du erbärmlicher, niederträchtiger Eisenfresser, und wagst mir nicht einmal ins Gesicht zu sehen, weil ich nicht bange vor dir bin. Willst du dich eines Besseren besinnen und deine Zähne an meinem fetten Nacken versuchen? Puh! »Du denkst nicht daran«, und er wandte sich über das Erstaunen der Stallleute lachend ab, während der Hund demütig in seine Hundehütte zurückkroch. »Ach, meine schöne Weste«, rief er pathetisch aus, »es tut mir leid, dass ich herkam. Das Vieh hat meine hübsche, reine Weste mit seinem Geifer besudelt.« Diese Worte deuten auf noch eine andere seiner unbegreiflichen Seltsamkeiten. Er hält auf schöne Kleider wie der größte Narr, den es geben kann, und ist bereits in den 2 Tagen seines Aufenthaltes hier in 4 verschiedenen prachtvollen Westen aufgetreten, alle von hellen, bunten Farben und selbst für ihn unendlich viel zu groß. Sein Takt und seine Gewandtheit in kleinen Dingen sind ebenso bemerkenswert wie die sonderbaren Inkonsequenzen seines Charakters und die kindliche Trivialität seiner Beschäftigungen und seines Geschmacks. Ich kann bereits wahrnehmen, dass er während seines Aufenthaltes hier mit uns allen auf dem freundschaftlichsten Fuße zu leben beabsichtigt. Er hat offenbar entdeckt, dass Laura ihn nicht gern hat. Sie hat mir dies bekannt, da ich deshalb in sie drang. Aber zu gleicher Zeit, dass sie eine unbeschreibliche Vorliebe für Blumen hat. Wann sie immer einen Strauß verlangen mag, er hat stets einen für sie bereit, und zwar von ihm selbst gepflückt und gebunden, und zu meiner Belustigung ist er immer schlauerweise mit einem zweiten versehen, der von genau denselben Blumen und genau ebenso gebunden ist, um die eisige Eifersucht seiner Frau zu besänftigen, ehe sie noch daran denken kann, sich verletzt zu fühlen. Seine Behandlung der Gräfin vor den Leuten ist ein sehenswerter Anblick. Er verneigt sich vor ihr, redet sie gewöhnlich mit »Mein Engel« an, trägt seine Kanarienvögel auf seinen Fingern hin, um sie ihre kleinen Besucher abstatten und ihr vorsingen zu lassen, küsst ihre Hand, wenn sie ihm seine Zigaretten gibt, und beschenkt sie aus Dankbarkeit für dieselben mit Bonbons, die er ihr scherzend aus einer Schachtel in seiner Tasche in den Mund steckt. Die eiserne Rute, mit der er sie regiert, erscheint nie in Gesellschaft, sie ist eine Privatrute und bleibt stets im Privatgemach. Seine Art und Weise, sich bei mir beliebt zu machen, ist gänzlich hiervon verschieden. Er hat ausfindig gemacht, der Himmel mag wissen wodurch, dass gemachte Empfindsamkeiten bei meiner prosaischen Natur weggeworfene Mühe ist, und er schmeichelt meiner Eitelkeit, indem er so ernst und verständig mit mir spricht, als ob ich ein Mann sei. Ja, ich durchschaue ihn, wenn ich nicht bei ihm bin. Ich weiß, wenn ich hier oben auf meinem Zimmer bin, dass er meiner Eitelkeit schmeichelt. Und dabei, wenn ich hinuntergehe und wieder in seiner Gesellschaft bin, wird er mich wieder hinters Licht führen und ich werde mich wieder geschmeichelt fühlen, gerade als ob ich ihn nie durchschaut hätte. Er weiß, mich zu nehmen, wie er seine Frau und Laura zu nehmen weiß, wie er den Hund im Hofe zu nehmen wusste und wie er Sir Percival selbst zu jeder Stunde des Tages zu nehmen weiß. Mein guter Sir Percival, ich kann dir nicht sagen, wie sehr mir deine raue englische Laune gefällt. Mein guter Percival, ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich mich über deinen gesunden englischen Menschenverstand freue. Er hält sich auf diese Weise Sir Percivals ungezogene Bemerkungen über seine weibischen Beschäftigungen ruhig vom Leibe, wobei er ihn stets bei seinem Taufnamen nennt, mit der ruhigsten Überlegung ihm zulächelt, ihm auf die Schulter klopft und ihn überhaupt mit der wohlwollenden Nachsicht behandelt, die wohl ein gutmütiger Vater gegen seinen eigensinnigen Sohn übt. Das Interesse, welches ich wirklich nicht umhin kann, für diesen seltsamen Menschen zu fühlen, bewog mich, Sir Percival über sein früheres Leben zu befragen. Sir Percival weiß aber davon nur wenig oder will mir nur wenig darüber mitteilen. Er und der Graf trafen sich zuerst vor Jahren in Rom unter Umständen von drohender Gefahr, auf die ich schon früher hingedeutet. Seit jener Zeit sind sie fortwährend zusammen in London, Paris und Wien gewesen, aber nie wieder in Italien, und der Graf hat seltsamerweise seit Jahren nicht mehr die Grenzen seines Vaterlandes überschritten. Ist er vielleicht das Opfer politischer Verfolgung? Jedenfalls scheint er einen patriotischen Eifer zu fühlen, seine in England anwesenden Landsleute nicht aus den Augen zu verlieren. Am Abende seiner Ankunft erkundigte er sich gleich, wie weit wir von der nächsten Stadt entfernt und ob dort zufällig Italiener ansässig seien. Jedenfalls steht er mit Leuten auf dem Festlande in brieflicher Verbindung, und die Briefe, welche er erhält, tragen alle Arten von sonderbaren Stempeln. Heute Morgen beim Frühstück sah ich ein Schreiben an seinem Platze auf ihn warten, das ein großes, offiziell aussehendes Siegel trug. Vielleicht steht er mit seiner Regierung in Korrespondenz? Aber das ließe sich kaum mit meiner anderen Idee, dass er nämlich ein politischer Flüchtling sei, vereinigen. Welch eine Menge ich über den Grafen Fosco geschrieben habe! Und auf was läuft das alles hinaus, wie der gute Gilmore auf seine unerschütterliche Geschäftsweise fragen würde? Ich kann nur wiederholen, dass ich entschieden, selbst nach einer kurzen Bekanntschaft, eine Art seltsamer, widerstrebender Vorliebe für den Grafen hege. Er scheint über mich dieselbe Art von Übergewicht genommen zu haben, die er über Sir Percival hat. Denn so frei und sogar grob, wie Sir Percival auch zuweilen gegen seinen korpulenten Freund sein mag, so kann ich doch deutlich sehen, dass er sich fürchtet, den Grafen ernstlich zu beleidigen. Ob ich mich wohl auch vor ihm fürchte? Jedenfalls habe ich nie einen Menschen gekannt, den ich so ungern zum Feinde hätte wie ihn. Ist dies, weil ich ihn gern habe oder weil ich ihn fürchte? Quizá, wie Graf Fosco in seiner Muttersprache sagen würde, wer weiß. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 23. Januar 2024.